Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 42 des Gabelbissen Podcasts. Nachdem es in der letzten Folge ja leider kein Rezept gegeben hat, werde ich das in der heutigen schnellstens nachholen natürlich. Aber keine Sorge, wir gehen es nicht gleich zum Rezept über, sondern folgen den alten Traditionen des Gabelbissen Podcast und zunächst einmal gibt es Informationen etc. zum aktuellen Thema und danach widmen wir uns dem Rezept zur Folge. Ja, um was geht's denn heute eigentlich? Heute möchte ich euch steirisches Wurzelfleisch mal etwas genauer vorstellen. Steirisches Wurzelfleisch ist ein typisches österreichisches Gericht. Das wird vorwiegend im Raum Wien, Kärnten und, wie der Name schon vermuten lässt, in der Steiermark gegessen. Hauptsächlich in der Steiermark nennt man es eben steirisches Wurzelfleisch. In anderen Teilen von Österreich wird es auch gerne mal Krainfleisch genannt. In der Steiermark ist es quasi so ein typisches regionales Gericht. Das findet man dort eigentlich relativ oft auf den Speisekarten. Ausnahmsweise gibt es mal zu diesem Gericht keine geschichtlichen Fakten. Das liegt unter anderem daran, dass ein ja bäuerliches Gericht war. Und darüber gibt es leider nur in den seltensten Fällen wirklich gute Aufzeichnungen. Und ich möchte jetzt nicht irgendwelche wildromantischen Geschichten erfinden. Darum würde ich sagen, lassen wir das Geschichtliche mal eher beiseite und widmen uns heute mal eher den Zutaten. Sprich, was kommt rein und was gibt es euch über die Zutaten zum Erzählen? Vom Wurzelfleisch selbst kann ich euch noch sagen, da gibt es die verschiedensten Abwandlungen davon. Also es gibt kein einheitliches Rezept, wie wir es zum Beispiel jetzt vom Tafelspitz erkennen würden, sondern ja, es kommen mal die Wurzelgemüse rein, dann kommt mit mal eines weggelassen, bei den Kräutern wird variiert. Es kann auch beim Fleisch variiert werden, zum Beispiel ob jetzt ein normales oder ein gesurtes Fleisch verwendet wird, ob man das Fleischstück bindet oder nicht, etc. etc. Weil eines haben alle gleich, es wird für richtig ein Schweinefleisch gekocht. Es gibt auch Rezepte, wo man Rindfleisch oder Lamm verwendet, aber für richtig gehört beim steirischen Wurzelfleisch immer ein Schweinsfleisch. Und da natürlich auch nur ein spezielles Stück. Und wo wir schon bei den Zutaten sind, die wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Und zwar brauchen wir einen Schopfbraten. Schopfbraten ist in Deutschland eher bekannt als Nacken. Und bei uns in Österreich, wie gesagt, der Schopf. Das ist eigentlich ein total super, vielseitig verwendbares Teil vom Schwein. Ich kann damit ja total viel machen. Ich kann es braten, ich kann es kochen, ich kann es klein schneiden und dann für irgendwelche anderen Gerichte verwenden. Aber in der Regel wird Schopfbraten schon im Ganzen verarbeitet. Primär, ja, wie ich schon gesagt habe, als Braten. Und es ist einfach das Stück für Wurzelfleisch. Man könnte schon andere nehmen, aber für richtig Schopfbraten. Charakteristisch für den Schopf ist, dass es ein sehr dunkles Fleisch ist. Es ist sehr saftig, hat durchaus viel Fett und Bindegewebe. Man darf sich nicht so vorstellen wie beim Bauchfleisch, sondern ist aber durchaus schön durchzogen. Ja, und genau das ist eben der große Vorteil beim Schopf. Denn wenn ich das drin habe und das brate, gare, was auch immer, bleibt einfach mein Fleisch schön saftig. Man muss keine Sorge haben, das Bindegewebe und Fett, das verschwindet dann schon bei der Zubereitung. Es brät sich mehr oder weniger raus. Das Stück bekommt man eben in normaler oder gesurter Form. So wird es dann auch beim Gericht verwendet. Also ich hatte schon einmal ein Wurzelfleisch mit einem gesurten Schopf. War sehr, sehr gut, hat halt den gewissen Nachteil, es war doch ein bisschen sehr salzig. Wer das gern mag, der ist natürlich mit gesurten immer am richtigen Weg. Ja, was kommt denn noch rein? Da hält man zunächst einmal die Karotten. Ja, Karotten, das sind vitaminreich und äußerst vielseitige Rüben, sind im Geschmack ja süßlich und das Interessante ist, sie gibt es in etliche Farben. Ja, viele von euch oder die meisten von uns kennen eigentlich klassisch orange Karotten. Karotte ist orange, aber die gibt es auch noch in violett, in gelb, in rot und in weiß. Beim Wurzelfleisch selbst kommen primär die gelben und die orangen Karotten zum Einsatz. Ja, die Karotte selbst ist eigentlich ein total vielseitig verwendbares Gemüse. Ich kann es auf der einen Seite für Süßes verwenden, zum Beispiel eine Karottentorte. Ich kann damit etwas Pikantes machen, eben das Wurzelfleisch, einen Eintopf, eine Suppe. Aber ich kann natürlich auch Karottensaft daraus machen. Als Kulturpflanze ist die auch schon wirklich sehr, sehr lange bekannt. Und zwar, so konnte man es eruieren, ist die Karotte bereits seit 60 nach Christus bekannt. Und ursprünglich, das ist, finde ich, ja noch interessanter, war die Karotte nämlich nicht orange. Man, dadurch, dass wir alle orange Karotten kennen, hätte jeder gemeint, okay, die war immer schon so. Nein, nein, das war sie nicht. Das ist nämlich eine spezielle Züchtung, die, so vermutet man, im 17. Jahrhundert in den Niederlanden entstanden ist. Die erstmalige, wirkliche, urkundliche Erwähnung der orangenen Karotte findet man aber erst im 18. Jahrhundert. Also man sieht das, was man vielleicht als die Urform sieht, war es eigentlich gar nicht. Neben der Karotte geben wir auch noch Sellerie hinein. Sellerie ist auch bekannt als Zeller. Und der echte Sellerie, so nennt man das, kennt man in der Küche eigentlich in drei Arten. Da hätte man zunächst einmal die klassische Knolle, dann gibt es noch den Bleich- und den Schnittsellerie. Beim Wurzelfleisch verwendet man den Knollensellerie. Und den kennen bereits die Ägypter, und zwar seit 1200 vor Christus. Damals war es aber noch nicht wie bei uns ein, wie soll man sagen, Speisegemüse. Damals war Sellerie eigentlich eine Heilpflanze. Und das haben dann die Griechen von den Ägyptern auch übernommen, haben es ebenfalls als Heilpflanze anerkannt. Ja, und von denen haben sich dann wieder die Römer abgeschaut. Ja, und dann durch die Römer und auch durch Völkerwanderung hat sich eigentlich die Sellerie in ganz Europa verbreitet. So circa, kann man sagen, ab dem 17. Jahrhundert ist die eigentlich mehr zur Speisepflanze geworden, also nicht mehr mit medizinischer Sicht. Und dann, ja, hat man sie eigentlich total oft verwendet. Ja, Knollensellerie selbst, den wir jetzt beim Wurzelfleisch verwenden, ist genauer gesehen eine Rübe. Sie ist reich an ätherischen Ölen und dadurch kriegt sie auch ihren speziellen und typischen Geschmack. Wenn mich jetzt fragen würde, wie schmeckt's genau, ist ehrlich gesagt irgendwie für mich schwer zu umschreiben. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, auf der einen Seite finde ich, ist ja eine Knollensellerie durchaus süßlich, aber dann hat es auch noch so eine, ja, leicht bittere Note. Was man auf alle Fälle sagen kann, dass Knollensellerie einen äußerst herzhaften Geschmack hat. Wie auch die Karotte ist die Sellerie übrigens vielseitig verwendbar. Klassisch wird sie für Suppengemüse genommen, aber man nimmt Sellerie auch gern für Eintopf, für Schmorgerichte, für Suppe oder auch im Salat. Und der bekannteste Vertreter natürlich welche der Waldorfsalat. Aber das ist nicht alles an Wurzelgemüse, was reinkommt. Wir hätten da auch noch die Peterswurzen. Und Peterswurzen ist ja auch noch unter einem anderen Namen bekannt, und zwar unter der Petersilwurzel oder Wurzelpetersilie. Die ist eigentlich eine sehr genügsame und tolle Pflanze. Sie ist zweijährig und frosthart. Die Blätter der Peterswurzen erinnern an die glatte Petersilie, hat aber eigentlich mit der, was wir als glatte Petersilie kennen, jetzt nicht so direkt viel zu tun. Optisch ist eine länglich und spitz zulaufende Rübe. Es erinnert ziemlich stark an Pastinaken. Die Pastinake hat schon ein paar feine Unterschiede, aber von der Form sind sich die Pastinake und die Peterswurzen ziemlich gleich. Und sogar im Geschmack gibt es Parallelitäten. Peterswurzel schmeckt ähnlich wie die Pastinake. Und die wird auch hauptsächlich für Suppengemüse verwendet. Aber aus der Peterswurzel macht man auch gerne mal Cremesuppen. Man nimmt es zum Verfeinern vom Eintopf und auch für unser Wurzelfleisch. Was natürlich auch nicht fehlen darf, wären Erdäpfel. Erdäpfel in anderen Teilen als Grundbirnen oder auch als Kartoffel bekannt, zählt zu den Nachtschattengewächsen und ist eins der wesentlichen Bestandteile des Wurzelfleischs. Auch der Erdäpfel ist wieder extrem vielseitig verwendbar. Im Handel, kann man sagen, gibt es drei verschiedene Arten, die ich kaufen kann, oder Klassen, je nachdem, wie man es sehen will. Ich kann auf der einen Seite mehlig kochend, vorwiegend festkochend und festkochend kaufen. Und das Interessante ist, unter diesen Klassen und Anführungszeichen gibt es ja dann noch etliche verschiedene Sorten. Die unterscheiden sich einmal im Geschmack und natürlich in der Farbe. Von der klassisch gelben Frucht, wie man es in den meisten Fällen kennt, gibt es dann noch rot-orange gefärbte Knollen und ganz violett gefärbte Knollen. Die violetten finde ich persönlich im Punkt der Geschmack besonders gut. Man passt jetzt nicht so zum Wurzelfleisch schön dazu, aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, kauft doch mal violette. Ich finde nämlich, die haben einen angenehmen, ja, wie soll man sagen, nussigen Geschmack. Ja, und so unterschiedlich die Farben, so unterschiedlich sind sie auch im Geschmack. Ihr habt gerade gehört, die Violette ist leicht nussig. Dann gibt es welche, die sind halt eher kräftigen Geschmack, welche, die sind eher weniger stark. Also Erdäpfel ist nicht gleich Erdäpfel, da gibt es wirklich eine breite Auswahl. Im Handel gibt es leider viel zu wenig davon zu kaufen. Da kriegt man leider nur eher so Standardsorten. Ich habe ja vorher von diesen, unter Anführungszeichen, Klassen erzählt. Und zwar verwendet man die dann unterschiedlich für unterschiedliche Gerichte. Die mehlig kochenden würde ich persönlich für Knödel empfehlen, für klassisches Kartoffelpüree, für Kartoffelschnee, Kartoffelstampf, für Kartoffelteig, zum Beispiel für Mohnnudeln und noch einige andere Sachen. Vorwiegend festkochend eignen sich zum Beispiel für Bratäpfel, für Petersilie-Erdäpfel oder für Kartoffelpuffer oder Erdäpfelpuffer. Ja, und die festkochenden würde ich persönlich auf alle Fälle mal für Salat verwenden oder auch als Beilage wie Petersilkartoffel. Erdäpfel ist ja eigentlich ein total umfangreiches Thema, weil mit dieser Knolle kann man wirklich extrem viel machen. Ich möchte jetzt nicht weiter darüber reden. Das werde ich mal in einer eigenen Folge rund um die Erdäpfel nachholen. Und somit kommen wir last but not least zur letzten Zutat des Wurzelfleischs, dem Krähen. Krähen ist ja auch bekannt als Meerrettich und ist ebenfalls ein Wurzelgemüse. Er besitzt, ja, muss man sagen, einen sehr, sehr kräftigen Geschmack und durchaus auch eine ziemlich markante Schärfe. Und die hat er von einer Anzahl an ätherischen Ölen. Und die Schärfe vom Krähen ist eigentlich eine ganz andere, als die wir vom Pfeffer oder von den Chilis her kennen. Wenn man zum Beispiel so eine scharfe Chili wie eine Habanero isst, bleibt die Schärfe ja konzentriert im Mund. Also das ist durchaus, ja, etwas pfiffig. Die Schärfe des Krähens hingegen, die geht nicht so direkt in den Mund, sondern man kann sich so vorstellen, es geht einfach in die Nase rauf. Und das kann auch ganz schön pfiffig sein. Und wo kommt jetzt die Schärfe her? Ich habe gesagt, ätherische Öle. Und genauer gesagt enthält der Krähen sogenannte Senföle. Ein kleiner Tipp noch. Wenn ihr wo wilden Krähen findet, nehmt am besten den. Denn meiner Erfahrung nach ist der meist aromatisch und noch um einiges schärfer als gezüchteter Krähen. Man, nicht, dass der gezüchtete mild wäre. Aber ich bilde mir ein, der wilde Krähen toppt es noch mal mehr. In Österreich ist ja das Hauptanbaugebiet, oder sagen wir so, für das Kultivieren des Krähens hauptsächlich auch die Steiermark bekannt. Dort wird er bereits seit dem 19. Jahrhundert herum kultiviert und die Bauern in der Region haben eigentlich extrem viel zur Entwicklung der Technik beigetragen. Also sprich, die haben spezielle Verpackungen für den Krähen erfunden, die haben ganz spezielle Pflanz- und Erntemethoden entwickelt. Also die haben wirklich sehr viel Energie, sehr viel Know-how, Erfahrung in die Kultivierung des Krähens reingesteckt. Krähen selbst ist eigentlich schon lange bekannt, also den kennt man schon weit vor dem 19. Jahrhundert. Und zwar bereits in der Antike war der Krähen sehr geschätzt und quasi so wie beim Sellerie, aber zunächst einmal als Heilpflanze. Krähen zeichnet sich zum Beispiel aus durch einen wirklich extrem hohen Anteil an Vitamin C. Man kann sagen, im Schnitt hat Krähen doppelt so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Und wir wissen, Zitronen haben, wenn die gereift sind, einen schon sehr hohen Gehalt. Ja, und der Krähen hat nochmal doppelt so viel. Wenn ihr mal eine verstopfte Nase habt zum Beispiel, dann riecht er mal ein bisschen an frisch gerissenem Krähen. Ich kann euch versprechen, die Nase ist binnen von Sekunden aber sowas von frei. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Es ist echt, ja, man, vielleicht nicht so angenehm, weil es halt durchaus die ätherischen Öle halt wirken und man spürt es dann auch. Aber die Nase ist frei. Es ist natürlich und meines Erachtens besser als Nasenspray. Wenn ihr mal eine Krähenwurzel habt, noch einen Tipp, immer frisch reiben. Wenn ihr zum Beispiel eine Stunde, bevor ihr ihn verwendet, schon reiben würdet, verliert er auf der einen Seite an Geschmack und an Schärfe. Man Schärfe wäre für viele vielleicht nicht so das Problem, aber Geschmack wollen wir doch nicht verlieren, oder? Und eine Komponente kommt noch dazu, und das ist auch ein Tipp, wenn ihr mal zum Heurigen oder in ein Lokal geht. Frisch gerissener Krenn, so nennt man das, wenn man ihn reibt, ist immer so weißlich von der Farbe. Wenn Krenn eine, ja, wie soll man sagen, gräuliche Farbe annimmt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der schon einige Zeit vorher gerissen wurde. Der schmeckt natürlich dann nicht mehr so gut. Ja, da hat man leider Pech gehabt. Darum, ganz wichtig, immer schauen, dass der Krenn frisch gerissen wird. Jetzt habe ich euch ja schon viel über die ganzen Zutaten erzählt und somit kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und was werden wir machen? Natürlich steirisches Wurzelfleisch. Für 4 Personen benötigen wir 1,2 Kilogramm Schopfbraten, 2 Packungen Suppengemüse, 400 Gramm Kartoffel-Edäpfel festkochend, eine Krähenwurzel, keine Sorge, wir verwenden nicht die ganze, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Des Weiteren benötigen wir eine Zwiebel, 3 Blatt Lorbeer, ein halber Bund Petersilie, Salz und 1,5 bis 2 Liter Wasser. Von den Zubereitungsschritten her gesehen ist ja eigentlich das steirische Wurzelfleisch etwas ziemlich Einfaches. Das Einzige, was wirklich viel erfordert, ist Zeit. Aber an der muss man nicht wirklich was machen, zum Glück. Gut, fangen wir mal an. Zunächst einmal müssen wir mal unsere Zwiebel schälen und dann an den Schnittflächen, also wir schälen sie, halbieren sie in der Mitte und an den Schnittflächen rösten wir sie in einer Pfanne an. Wirklich so lange, bis die Zwiebel Farbe angenommen haben. Es kann ruhig ein bisschen dunkler werden, das tut dem ganzen Gericht nichts ab. In der Zwischenzeit können wir mal 1,5 Liter Wasser in einem Topf geben und zum Kochen bringen. Sobald das kocht, geben wir die Zwiebel hinzu, waschen die Petersilie, geben es mit Stängel ins Wasser hinein. Dazu kommen noch unsere Lorbeerblätter und dann lassen wir das Ganze einmal schön aufkochen. Wenn wir das haben, geben wir unser Stück Fleisch hinein. Wer möchte, kann das Ganze vorher noch binden, damit es ein wenig in Form bleibt. Ich persönlich habe es nicht gemacht, hat dem Gericht meines Erachtens nichts abgetan, aber wer möchte, kann es durchaus binden, damit es in Form bleibt. Ja, und danach schauen wir, dass das Ganze einmal aufkocht und dann lassen wir es für so 1,5 Stunden auf kleiner Flamme, und das ist jetzt wichtig, bei ganz, ganz leicht geöffneten Deckel kochen. Die Zwischenzeit können wir nutzen für ein Päuschen, um vielleicht ein paar alte Folgen Gabelbissen zu hören und ja, natürlich auch, um das Wurzelgemüse zu schneiden. Das Wurzelgemüse nehmen wir eben von unseren Suppengemüsetassen. Und dann nehmen wir die Karotten, die Orangenen, die Gelben, den Sellerie und die Peterswurzen. Die werden zunächst einmal geschält und im Anschluss werden die alle schön in kleine Stifte geschnitten. Wenn wir das haben, gehen wir zu den Erdäpfeln über. Die werden zunächst auch einmal geschält. Ja, und im Anschluss sind so circa 1 cm dicke Scheiben geschnitten. Nach den 1,5 Stunden müssen wir das Sud zunächst einmal schön kräftig salzen. Man, da überlasse ich jetzt euch, wie viel Salz ihr verwendet. Man kann es ziemlich salzig machen, wenn man das möchte, aber auch ein bisschen weniger. Also das sollte man dann wirklich dem persönlichen Geschmack überlassen. Ich habe mir so einige Rezepte in verschiedensten Kochbüchern angesehen und da ist immer die Rede von kräftig salzen. Tja, das ist natürlich persönliches Ermessen. Der eine empfindet jetzt, sehr spät, nur als Beispiel 2 Teelöffel Salz schon als kräftig, für den nächsten müssen es mindestens 2 Suppenlöffel sein. Also nach den 1,5 Stunden kräftig salzen, nach eurem Ermessen. Und danach lassen wir das Ganze mal eine weitere Stunde kochen. Wenn die Zeit verstrichen ist, geben wir unsere Erdäpfelscheiben mal hinzu und lassen es weiter kochen. Wir warten jetzt noch weitere 15 Minuten und danach geben wir unsere Gemüsestifte hinzu. Ja, und die lassen wir dann gar kochen. Ich würde sagen, das benötigt von der Zeit her in etwa 15 bis 20 Minuten. Länger soll es eigentlich nicht dauern. Wer es gerne ein bisschen weicher haben möchte, kann natürlich die Zeit noch hinausdehnen. Also das ist dann kein Problem, das ist auch wieder eurem persönlichen Geschmack überlassen. Auf alle Fälle nach in Summe 3 Stunden Garzeit können wir dann unser Fleisch aus dem Sud nehmen und danach wickeln wir das Ganze in Alufolie ein und lassen es für mindestens 10 Minuten lang rasten. Das hat nämlich einen Vorteil, es kann doch ein bisschen nachgaren und meiner Erfahrung nach kann man es dann auch viel, viel schöner schneiden. Würde man es frisch aus dem Sud nehmen und gleich schneiden, dann kann es passieren, dass es bröckelt, dass es auseinandergeht und ja, ehrlich gesagt, sowas wollen wir unseren Gästen oder uns selbst nicht servieren. Das Auge isst ja mit. Also schauen wir, dass wir schöne Scheiben bekommen. Nach den 10 Minuten verteilen wir die Brühe mit dem Gemüse in Suppenteller und darauf legen wir dann eine Scheibe vom Fleisch. Tja, und eins haben wir jetzt noch vergessen. Vergessen, ein Schritt kommt noch. Wir müssen den Kren schälen und frisch über das Gericht reißen. Also man einfach eine Reibe nehmen, den geschälten Kren nehmen und kräftig drüber reißen. Wer es ein bisschen schärfer mag, gibt ein bisschen mehr drauf oder man gibt auch ein bisschen weniger drauf. Kren sollte auf alle Fälle rauf, weil das verleiht dem Gericht noch, den gewissen Kick. Und da haben wir es eigentlich schon. Das Tolle bei dem ist, ich habe Beilage und Hauptspeise in einem Topf zubereitet. Ich patze nicht allzu viel Geschirr an, muss nachher nicht zu viel abwaschen. Hat ja auch was für sich. Es dauert halt ein bisschen länger, aber man erhält ein wirklich tolles Gericht, das ja mit einem wunderbar zarten Fleisch, dazu Gemüse, eine Brühe. Also ich mag es total gern und kann es euch wirklich nur empfehlen, das Ganze mal nachzukochen. Solltet ihr noch Fragen zum aktuellen Rezept oder generell der aktuellen Folge haben, so könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wie das geht, das erfahrt ihr wie gewohnt im Abspann. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.